Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen vielmals für die freundliche Einladung und vor allem dafür, dass Sie meinen Text in Italienisch übersetzt haben. Ich entschuldige mich dafür, dass ich Deutsch rede. Ich kann es Italienisch lesen, aber noch nicht sprechen. In gewissem Sinne, können Sie mich hören? Ja. In gewissem Sinne beginnt die Wirkungsgeschichte der kantischen Religionsschrift schon vor ihrer Erstveröffentlichung im Jahre 1793. Noch? Ah, ja. Ja. Ich fange wieder an. Geht es so? Ja. In gewissem Sinne beginnt die Wirkungsgeschichte der kantischen Religionsschrift schon vor ihrer Erstveröffentlichung im Jahre 1793. Ein Jahr zuvor nämlich war Fichtes Kritik aller Offenbarung erschienen, eng angelehnt an Kants Denken und auch für Kenner der kantischen Schriften schwer von diesen zu unterscheiden. Da man eh auf Kants Religionsschrift der Fortsetzung der 1792 publizierten Studie über das Böse in der menschlichen Natur wartete, lag es nahe, in dem teilweise anonym erschienenen fichtischen Traktat die Religionsschrift Kants selbst zu erblicken. Einige Exemplare trugen den Namen Fichtes. Ein Kant-Kritiker wie Enesidemus Schulze war zwar wegen der Anonymität der Offenbarungsschrift hinsichtlich einer Autorschaft Kants etwas stutzig geworden, doch hinderte ihn das anonyme Erscheinen des Buches letztlich doch nicht, es für ein authentisches Kantwerk zu nehmen. Schulze schreibt am 30. Juni 1792 an Nicolai, ich zitiere, dass Kant die Wirklichkeit der Offenbarung in seiner neuen Kritik aller Offenbarung, welche in vergangener Messe ohne seinen Namen erschienen ist, zu verteidigen versucht hat, wissen Sie wohl. Fast sollte ich glauben, dass der große Mann durch das Religionsedikt furchtsam gemacht worden sei. Oder vielleicht will er nur zu den Schwachheiten der Orthodoxie sich herablassen. Nachdem Schulze freilich ein Jahr später Kants Religion gelesen hatte, setzte er dessen Gehalt lobend von Fichtes altem Aberglauben ab. Ich zitiere, ich habe in Kants philosophischer Religionslehre ganz wider mein Erwarten viel Gutes gefunden. Was er sagt, ist doch größtenteils gut und dient zur Beschämung der Kantianer, die bis jetzt so sonderbare Dinge für eine übernatürliche Offenbarung in ihrer reinen Vernunft haben finden wollen. Kant hat nun einmal ein großes Gewicht bei vielen und es ist mir daher lieb, dass er dem alten Aberglauben nicht das Wort geredet hat, wie Fichte und andere elende Menschen. Auch Jens Baggesen, Friedrich Heinrich Jacobi, Johann Benjamin Erhard, Jean-Paul, Friedrich Viktor Leberecht Blessing und andere hielten Fichtes Offenbarungsschrift spontan für das erwartete Werk Kants. Auch Schiller schien zunächst Kants Autorschaft angenommen zu haben. Leise Zweifel dagegen empfand sofort nach der Lektüre Karl Leonhard Reinhold. Zu langwierigen Spekulationen jedoch ließ Kant selber keinen Raum. Im Intelligenzblatt der Jenaer Allgemeinen Literaturzeitung klärt er die Verfasserschaft, er nennt Fichte und betont dessen alleinige Autorschaft. Als dann die kantische Religionsschrift im Frühjahr 1793 herausgekommen war, traf sie auch bei den Bewunderern ihrer Vorläuferin auf reges Interesse. Doch schien die Spannung, mit der sie erwartet worden war, ein wenig gemindert zu sein. Fichte hatte ihr den eigentlichen Erstlingsruhm genommen. Wie dem auch sei. Unmittelbar bedeutsam für die Wirkungsgeschichte der Religion wurde etwas ganz anderes als die Aufmerksamkeit seitens der Freunde und Kritiker. Alle diese Reaktionen verblassten hinter der Tatsache, dass König Friedrich Wilhelm II. Im Zuge der Durchführung des Religionsediktes von 1788 Kant im Jahre 1794 wegen seiner religionsphilosophischen Auffassung maßregelte und ihm weitere öffentliche Äußerungen über Fragen der Religion verbot. Ich zitiere aus dem Brief, wir verlangen des Ehesten eure gewissenhafteste Verantwortung und gewärtigen uns von euch, bei Vermeidung unserer höchsten Ungnade, dass euch künftighin nichts dergleichen werde zu Schulden kommen lassen, sondern vielmehr eurer Pflicht gemäß euer Ansehen und eure Talente dazu anwenden, dass unsere landesväterliche Intention mehr als bisher erreicht werde. Widrigenfalls ihr euch bei fortgesetzter Renitenz unfehlbar unangenehmer Verfügungen zu gewärtigen habt. Kant verteidigt sich gegenüber dem König, wie ihn Biester bestätigt, edel, männlich, würdig, gründlich. Aber Kant fügt sich. Seine Stellung zur Maßregelung hat er, nachdem der Sturm längst verrauscht war, im Streit der Fakultäten erläutert. Die Wirkung der Regionsschrift konnte durch den Konflikt mit der Zensurbehörde nicht aufgehalten werden. Ja, wie meistens, wenn ein Buch inkriminiert wird, wächst die Neugierde, es zu lesen. Über die Reaktion der ersten Leser und einige ihrer Nachfahren ist im Folgenden in einer Auswahl natürlich zu berichten. Die Bahnen, in denen die frühe Rezeption der Religionsschrift verläuft, zeigt zunächst Kants Briefwechsel. Der Autor bzw. der Verleger versandte Exemplare des Werkes an ausgewählte Personen. Adressaten waren unter anderem Reinhold, Beck, Kiesewetter, Biester, Fichte, der Benediktiner Martin Reuss, Theodor Gottlieb Hippel, Kästner, Steutlin, wahrscheinlich auch Lichtenberg. Von den Empfängern des Buches reagiert zunächst Kants Schüler Kiesewetter. Er äußert sein Entzücken über die Schrift, zitiere, teils wegen der neuen Aufschlüsse, die ich aus ihr erhielt, teils wegen der so äußerst glücklichen Deutung mehrerer biblischen Stellen. Kiesewetter erhofft sich von dem Werk eine versöhnende Wirkung im elenden Streit der Religionsparteien und eine Beendigung der Ketzermacherei. Als ob er fast schon vorausgeahnt hätte, dass Kant mit der Regierung in Konflikt geraten würde, fügt er an, zitiere, ich bin sehr begierig zu hören, was unsere Theologen und vorzüglich, was unsere Ketzerrichter dazu sagen werden, da sie den Druck derselben doch nicht haben hindern können. Leider fehlt von Kants philosophisch begabtestem Schüler Jakob Sigismund Beck eine Stellungnahme zum Inhalt der Religionsschrift. Er bedankt sich unter dem 24. August 1793 für die Zusendung und kündigt eine eingehende Lektüre an. Eine weitere Reaktion liegt aber im Briefwechsel nicht vor. Auch der Kant-Anhänger Buterweg geht nur knapp auf das ihm übersandte Werk ein, doch deutet er immerhin erste negative Urteile an, die ihm zu Ohren gekommen seien. Zitiere, wie trübselige Urteile habe ich nicht anhören müssen über mir so teures und wertes Buch über Vernunftreligion. So überall aufklären, meinen diese Herren, stehe nur einem Leibniz wohl und bedenke nicht, dass eben die Fackel, bei deren Licht die ganze leibnizische Monadenwelt wie ein Dunst erscheint, ihre Strahlen unvermeidlich nach allen Seiten wirft. Der erste Theologe, der sich brieflich über die Religion zu Wort meldet, ist der von der Philosophie herkommende Johann Heinrich Flatt. Der Tübinger evangelische Theologe bewundert den Tiefsinn des Werkes, distanziert sich aber deutlich von einigen, die Realität der Offenbarung und die Anerkennung der göttlichen Autorität Christi betreffenden Behauptungen, die Kant in der Religionsschrift aufgestellt hatte. Schon vor Erscheinen dieser Schrift hatte sich Flatt in seiner lateinischen Dissertation mit den Beiträgen zur christlichen Dogmatik und Moral zur Geschichte derselben auseinandergesetzt. Flatts Lehrer Storr, also auch ein Tübinger Theologe, reagiert dagegen ausführlich auf Kants Lehren über Christentum und Offenbarung. Storr folgt Kant in wesentlichen Punkten, ergänzt aber Kants moraltheologische Argumentation in nicht wenigen Punkten. Kant nahm, wie die Vorrede zur zweiten Auflage der Religionsschrift beweist, Storrs Annotationes wohlwollend zur Kenntnis. Positiv reagierte auf die Religionsschrift auch der Erlanger evangelische Theologe Christoph Friedrich Ammon. Ammon hatte im neuen Theologischen Journal Nürnberg 1792 einen Auszug der vortrefflichen Schrift gebracht und dort, wie er weiter an Kant schreibt, zu erkennen gegeben, Zitat, dass mein Lieblingsgedanke über historischen und allgemeinen Sinn der heiligen Bücher durch ihre Äußerung bestätigt würden. Kant hat, wie aus Ammons Schreiben vom 28. April 1794 hervorgeht, auf diesen Brief geantwortet. Vermutlich hat er Ammon zu weiterer religionsphilosophisch-theologischer Arbeit ermuntert. Ammons Standpunkt ist zumindest insofern ganz auf Kant gegründet, als er in der Ethik die Basis für die Theologie sieht. Ich zitiere: Ich bin nach einem unbefangenen Studium ihrer vortrefflichen Werke vollkommen überzeugt, dass die Theologie durchaus keine sichere Haltung hat und wenn sie nicht auf einen moralischen Grund gestützt wird. Zu den theologischen Befürwortern des religionsphilosophischen Standpunktes Kants gehört in erster Linie der Magdeburger Prediger Georg Samuel Albert Melin, der heute noch benutzte Marginalien und Register zu den kantischen Kritiken verfasste und dem als Gründer der wohl ersten Kantgesellschaft ein besonderer Platz in der Wirkungsgeschichte der kantischen Philosophie zukommt. Melin fragt bei Kant mit leise kritischem Unterton an, ob nicht gegen Kants These von der Unbrauchbarkeit der Auferstehung Jesu zu Vernunft begriffen, die Auferstehung Jesu bloß ein Symbol der sinnlichen Fortdauer sei, die in unserem gegenwärtigen Zustande nur unter dem Bilde einer materiellen Fortdauer vorgestellt werden kann. Das war ein Zitat. Leider ist eine Antwort auf diese bis in unser Jahrhundert hinein aktuelle dogmatisch-exegetische Erwägung, man assoziiert hier zumindest den Namen Rudolf Bultmann, von Seiten Kants nicht erfolgt. Nun könnte ich Ihnen, wenn Zeit wäre, noch auch die katholischen Theologen hier vorstellen, was sehr interessant ist, weil sie sich nicht weniger intensiv mit Kants Religionsphilosophie befasst haben wie die evangelischen Theologen. Ich nenne nur den Namen Johann Michael Seiler. Allerdings liegt das doch viel später, aber auch bei den Zeitgenossen gab es Reaktionen. Dass die Theologen sich für Kants Konzeption von Religion und Christentum spontan interessierten, lag in der Natur der Sache. Auch von rein philosophischer Seite liegen bedeutsame Reaktionen vor. Doch finden sie sich kaum im Briefwechsel, zudem treten sie, wie noch zu zeigen ist, teilweise zeitlich verschoben auf. Ein besonders prägnantes Beispiel für die Wirkungskraft der Religionsschrift auf einen angehenden Denker von Rang bieten die Frühschriften Hegels. Auch wenn der Name Kant in den von Nohl herausgegebenen Fragmenten kaum vorkommt, ich habe nur einmal den Namen gefunden, aber vielleicht kommt er nochmal vor, so ist schon nach kurzer Lektüre erkennbar, dass sich Hegels Notizen über Volksreligion und Christentum aus dem Jahre 1793-94 und der bedeutsame Entwurf über die Positivität der christlichen Religion 95-96 ganz in den Bahnen der ethisch-religionsphilosophischen Konzeptionen Kants bewegen. Das besagt nicht, es tauchten in diesen Fragmenten nicht auch schon eigenständige Gedankengänge auf. Wo sie aber vorhanden sind, erscheinen sie eingefasst in den Rahmen, den Kant abgesteckt hatte. Wenn ich Ihnen jetzt Textproben bieten sollte, so würde dies die Grenzen dieses Vortrags sprengen. Ich verweise auf den ersten Band der Suhrkamp-Ausgabe Hegels. Hegel wird noch im Zusammenhang mit dem Referat über die Rezeption der Lehre vom radikalen Bösen kurz besprochen werden. Die Wirkung dieses Lehrstücks, also vom radikalen Bösen in der menschlichen Natur, wenden wir uns nun zu, denn diese Lehre im Kontext der ganzen Religionsschrift wurde von Anfang an als der wichtigste philosophische Ertrag dieses Werks angesehen. Reagiert haben auf die Lehre vom radikalen Bösen aber nicht bloß die Philosophen. Ebenso unüberhörbar sind die Stimmen führender deutscher Dichter. Wie mit einem Paukenschlag protestiert Goethe gegen die Annahme eines radikalen Bösen in der menschlichen Natur. Am 7. Juni 1793, also kurz nach Erscheinen der Schrift, schreibt er, von Kant tief enttäuscht, aus dem Kriegslager Marienborn bei Mainz an das Ehepaar Herder. Ich zitiere Goethe. Dagegen hat aber auch Kant seinen philosophischen Mantel, nachdem er ein langes Menschenleben gebraucht hat, ihn von mancherlei sudelhaften Vorurteilen zu reinigen, freventlich mit dem Schandfleck des radikalen Bösen beschlappert, damit doch auch Christen herbeigelockt werden, den Saum zu küssen. Die schroffe Reaktion Goethes erklärt sich aus seiner damaligen Weltsicht. Die Theorie von der Verwurzelung des Bösen in der Vernunft des Menschen ist einem Denken, das moralisch und ästhetisch auf den Ausgleich der menschlichen Strebungen gerichtet ist, fremd und unverständlich. Karl Vorländer bemerkt zu Recht, dass die Aversion gegen das radikale Böse Goethe blind gemacht habe gegenüber Kants expliziter Lehre. Diese lehnt ja gerade die Identifizierung des radikalen Bösen mit der christlichen Erbsünde ab. Gleichwohl wäre Goethe, auch wenn ihm seine Verkennung des kantischen Textes bewusst geworden wäre, wohl bei seiner Ablehnung geblieben. Ob christlich oder kantisch, ein peccatum originale, das von Kindesbeinen an die moralische Maxime verdirbt, kann Goethe nicht akzeptieren. Weniger scharf als er, jedoch auch mit Zeichen deutlicher Befremdung, stellt sich Schiller zu Kants neuem Werk. Zwar stimmt er Kants Methode der Schriftexegese zu, hält aber, ähnlich wie sein Freund Körner, seinen Unmut über das radikale Böse nicht zurück. Dieser Grundsatz sei für ihn empörend, so sehr ihn sonst die Schrift begeistert habe. Ich zitiere Schiller: Übrigens hat die Schrift mich hingerissen und ich kann den übrigen Bogen kaum erwarten. Zwar ist in einer seiner ersten Grundsätze darin empörend für meinen und wahrscheinlich auch dein Gefühl. Er behauptet nämlich eine Propension des menschlichen Herzens zum Bösen, das er das radikale Böse nennt und das mit den Reizungen der Sinnlichkeit nicht verwechselt werden darf. Er setzt es über die Sinnlichkeit hinaus in die Person des Menschen als im Sitz der Freiheit. Also Schiller hat den kantischen Text viel besser verstanden als Goethe. Ganz anders urteilen Matthias Claudius und Jean Paul. Obwohl Claudius zur kantischen Philosophie im ganzen Abstand wahrt, äußert er sich positiv zur Lehre vom radikalen Bösen und paraphrasiert zustimmend die Fundierung der Bosheit in der pervertierten Freiheit. Abweichend von Kant jedoch spricht Claudius der reinen Vernunft gänzlich die Befähigung ab, aktiv bei der Besserung des Menschen mitzuwirken. Vernunft sieht zwar das gelobte Land, selbst kann sie wie Mose nicht hinein. Jean-Paul schließt sich Kants Konzeption eines radikalen Bösen noch entschiedener an als Claudius. Kant ist nämlich nach Jean-Paul nur konsequent, wenn er der Macht der Freiheit ein entsprechendes Gegengewicht korrespondieren lässt. Ich zitiere: Bei einer großen Kraft ist das Gefühl der Freiheit, also der möglichen Umkehrung, stärker. Sie fühlt sich dem Himmel und der Hölle näher. Und doch, da bei derselben Kraft der Freiheit auch die niederziehende Einwirkung des unmoralischen Gegengewichts kleiner sein müsste und der Mensch doch sündigt und Helle des Blicks ebenso stark für als gegen Tugend wirkt, so wie auch die Stärke, die Schwäche, die Sinnlichkeit und alle Prinzipien der Heteronomie, so bleibt nichts zur Erklärung der Unmoralität übrig als das Unerklärliche, das radikal Böse, der Teufel. Etwas, was wir nicht an anderen, sondern an uns selber hassen und finden ohne Beziehung und Grad, muss doch etwas Positives sein. Oder die Tugend wäre selber nichts Positives. Als Fußnote zu der Wendung etwas Positives fügt Jean-Paul hinzu, dem ich gleichwohl meinen alten Einwand entgegensetze, dass wir zwar das Gute als Gutes, aber nicht das Böse als Böses wollen, sondern dieses nur als fatale Bedingung des an sich neutralen Glücks. Auch Kant hat ja gelehrt, mit der ganzen Tradition von Augustinus an, man könne das Böse als Bös nicht wollen. Von den Aufklärungsphilosophen hat sich Christian Garve am eingehendsten mit der Religion beschäftigt. Während Garve eine von der Ethik her konzipierte Religionslehre billigt, verweigert er der Lehre vom radikalen Bösen die Gefolgschaft. Ich zitiere Garve: Das sind Hirngespinste eines scharfsinnigen Mannes, der nur die Schwierigkeiten, die er empfindet, und so wenig lösen kann, wie alle anderen Menschen ausdrückt, mit der Wendung, als wenn er etwas erklärte. In der Tendenz mit Gabe einig ist Herder, der älteste aus der Reihe berühmter Kant-Schüler. Herder kann die von ihm bei Kant gesehene Gleichrangigkeit des Bösen mit dem Guten nicht bejahen. Das Böse ist für Herder gerade nicht in unserem Herzen eingewurzelt. Es ist etwas Akzidentelles und daher etwas Überwindbares und zu Überwindendes. Herder reduziert die Radikalität des Bösen auf eine dem menschlichen Geschlecht eigene Unart, also das Akzidentelles, die durch die Gattungsgeschichte beseitigt werden kann. Ich zitiere Herder: Das Christentum ging mit tiefgreifenden Regungen auf diesem Wege fort. Kein Sklave, also Weg der Humanisierung. Kein sklavisches Volk, das sich ewig unter dem Joche krümmt und an Ketten windet, sollte nach ihm das Menschengeschlecht sein, sondern ein freies, fröhliches Geschlecht, das ohne Furcht eines machthabenden Henkergeistes das Gute des Guten wegen, aus innerer Lust, aus angeborener Art und höherer Natur tue, dessen Gesetz ein königliches Gesetz der Freiheit, ja dem eigentlich kein Gesetz gegeben sei, weil die Gottesnatur in uns die reine Menschheit des Gesetzes nicht bedörfe. Unverkennbar ist dies der Geist des Christentums, seine native Gestalt und Art. Nur dunkle, barbarische Zeiten haben den großen Lehnsherren des Bösen, dessen angeborenes Erbvolk wir seien, von dem uns Gebräuche, Büßungen und Geschenke zwar nicht wirklich, aber gewandsweise befreien könnten, der Stupidität und Brutalität antichristlich wiedergegeben. Wer wollte in diese miltonsche Hölle greifbarer Nacht und solider Finsternis zurückkehren? Über der Erde sehen wir von dieser massiven Urhölle nichts. Wo Böses ist, ist die Ursache des bösen Unart unseres Geschlechts, nicht seine Natur und Art. Trägheit, Vermessenheit, Stolz, Irrtum, Hartsinn, Leichtsinn, Vorurteile, böse Erziehung, böse Gewohnheit, lauter Übel, die vermeidlich oder heilbar sind, wenn neues Leben, Munterkeit zum Guten, Vernunft, Bescheidenheit, Billigkeit, Wahrheit, eine bessere Erziehung, bessere Gewohnheiten von Jugend auf einzeln und allgemein einkehren. Die Menschheit ruft und seufzet, dass dieses geschehe, da offenbar jede Untugend und Untauglichkeit sich selbst straft, indem sie keine wahren Genuss gewähret und eine Menge Übel auf sich und auf andere häufet. Offenbar sehen wir, dass wir dazu da sind, dies Reich der Nacht zu zerstören, in dem niemand es für uns tun kann und soll. Nicht nur tragen wir die Last unseres Unglücks, sondern unsere Natur ist zu diesem und keinem anderen Werk eingerichtet. Es ist der Zweck unseres Geschlechts, der Endpunkt unserer Bestimmung, uns dieser Unart zu entladen. Das ganze Universum treibt, wenn uns die Frucht des Werkes nicht locken, mit Nesseln und Dornen. Ich habe dieses lange Zitat einmal gelesen, um das geistige Umfeld der deutschen Klassik auch zu beschreiben. Philosophisch am gewichtigsten hinsichtlich der Lehre vom radikalen Bösen sind die Stellungnahmen der drei großen Vertreter des deutschen Idealismus. Fichte, Schelling und Hegel, die beiden letzteren zeitlich erheblich später als ersterer, stellen sich prinzipiell auf die Seite Kants. Fichte ordnet Kants Konzeption eines radikalen Bösen interpretativ in seine Ethik ein. Reflexion ist für Fichte Tätigkeit. Tätigkeit kann sich nur entfalten, wenn ihr ein Widerstand geboten wird. Widerstand bieten verlangt Aufwendung von Kraft. Kommt die Kraft der Reflexion der menschlichen Vernunft zu, so die Kraft des Widerstehens der sich träge verhaltene Natur. Vernunft, Natur, Freiheit, Notwendigkeit. Ihr als solcher der Natur nämlich ist, wie Fichte sagt, eine Kraft der Trägheit, wie es im Erzsee zuzuschreiben. Das sagt noch Sartre, ja, das Matière, das ist dasjenige, was schlechthin träge ist. Spontane Tätigkeit kennt die Natur nicht. Ich zitiere, die Natur als solche, als Nicht-Ich und Objekt überhaupt, hat nur Ruhe, nur Sein. Sie ist, was sie ist. Und insofern ist ihr gar keine tätige Kraft zuzuschreiben. Deswegen hat Fichte auch keine Naturphilosophie entwickelt, das hat Schelling ja dann an ihm kritisiert. Zu ihrem Sein benötigt die Natur indes, ich zitiere, ein Quantum Tendenz oder Kraft zu bleiben, was sie ist. Hätte sie diese Kraft nicht, so bestünde sie keinen Augenblick in ihrer Gestalt, würde unaufhörlich verwandelt, hätte so noch eigentlich keine Gestalt und wäre nicht, was sie ist. Aus dieser Tendenz, das zu bleiben, was sie ist, ergibt sich ihre Reaktion auf das auf sie spontan Einwirkende. Die Natur, Materie widersteht mit aller Macht diesem Einwirkenden und erweist so eine Kraft der Trägheit. Da der Mensch naturhaft ist, gilt auch für ihn die Eigenschaft träge sein. Ist dieses träge Sein noch durch lange Gewohnheit ins Unendliche reproduziert, wie Fichte sagt, so entsteht eine gänzliche Unfähigkeit, die der Vernunft eigene Freiheit zu entfalten. Dies ist total gehemmt durch die zur Gewohnheit gewordene Trägheit. Durch die Trägheit kann der Mensch somit auch nicht frei, das heißt gut handeln. Auf diese Weise zeigt sich, worin das radikale Übel für Fichte besteht, in der die Freiheit und das Gute hemmenden Trägheit. Kant setzt aber gerade doch das radikale Böse im Akt der Freiheit. Also Fichte hat Kant da völlig missverstanden. Ich habe mich also solcher Kommentare in meinem Text enthalten, weil ich Ihnen einfach nur einmal das vorstellen will, was gesagt wurde. Sonst vermische ich vielleicht meine Meinung mit dem, was die Autoren gesagt haben. Das kann man in der Diskussion vielleicht noch erörtern. Diese Interpretation des radikalen Bösen weicht von der kantischen, wie ich andeutete, ganz augenscheinlich ab, weil sich ihr aber direkt verpflichtet. Als Aufweis, wie Fichte meint, des eigenen Sinnes, der dem radikalen Bösen eignet. Wenn Fichte hinsichtlich der Frage nach der Aufhebung des radikalen Bösen auch nicht einmal mehr an Kant anknüpft, so teilt er mit ihm doch noch die Auffassung, dass die Wendung des radikal bösen Menschen zum Guten, bei Fichte also die Überwindung naturhafter Trägheit und die Erweckung der gelähmten Freiheit zur Tätigkeit unbegreiflich ist. Naturhaft und auch rational lässt sich die Erlösung nicht ableiten. Wie Fichte erörtert auch Schelling die kantische These vom radikalen Bösen in einer eigenständigen, systematischen Untersuchung über die menschliche Freiheit. Schelling kann Kants Rede vom Ursprung des Bösen in einer intelligiblen Tat ohne Schwierigkeit in seine eigene Spekulation über das Verhältnis von Freiheit und Notwendigkeit integrieren. Das Böse, so Schelling, ist geistiger Art. Die von mir herangezogene Schelling-Stelle lautet im Ganzen, also aus der Freiheitsschrift von 1809. Nachdem einmal in der Schöpfung durch Reaktion des Grundes zur Offenbarung das Böse allgemein erregt worden, so hat der Mensch sich von Ewigkeit in der Eigenheit und Selbstsucht ergriffen. Und alle, die geboren werden, werden mit dem anhängenden, finstern Prinzip des Bösen geboren, also einer Potenzischen. Wenngleich dieses Böse zu seinem Selbstbewusstsein erst durch das Eintreten des Gegensatzes erhoben wird. Nur aus diesem finstern Prinzip kann, wie der Mensch jetzt ist, durch göttliche Transmutation das Gute als das Licht herausgebildet werden. In dem Kontext kommt Schelling dann auf eine Christologie. Es kann also diese Erlösung von der Potenz des Bösen durch Christus erfolgen. Wie das im Einzelnen macht, ist hier jetzt nicht wichtig, weil das mit Kant nichts mehr zu tun hat. Aber immerhin, Schelling kommt von hier aus, wie Kant im Grunde ja auch, zu einer ganz bestimmten christologischen Auffassung. Dieses ursprüngliche Böse, ich setze das Zitat fort, dieses ursprüngliche Böse im Menschen, das nur derjenige in Abrede ziehen kann, der den Menschen in sich und außer sich nur oberflächlich kennengelernt hat, ist, obgleich in Bezug auf das jetzige, empirische Leben ganz von der Freiheit unabhängig, doch in seinem Ursprung eigene Tat und darum allein ursprüngliche Sünde. Was von jener, freilich ebenfalls unleugbaren, nach eingetretener Zerrüttung als Kontagium fortgepflanzten Unordnung der Kräfte nicht gesagt werden kann. Also wie Kant, sagt Schelling, das radikale Böse unsere Tat, also nicht wie Fichte, es ist Trägheit, es ist also nicht Freiheit. Denn nicht die Leidenschaften an sich sind das Böse, sagt Schelling. Noch haben wir allein mit Fleisch und Blut, sondern mit einem Bösen in und außer uns zu kämpfen, das Geist ist. Nur jenes durch eigene Tat, aber von der Geburt zugezogene Böse, kann daher das radikale Böse heißen. Und bemerkenswert ist, wie Kant, der sich zu einer transzendentalen, alles menschlichen Sein bestimmenden Tat in der Theorie nicht erhoben hatte, durch bloße treue Beobachtung der Phänomene des sittlichen Urteils in späteren Untersuchungen auf die Anerkennung eines, wie er sich ausdrückt, subjektiven, aller in die Sinne fallenden Tat vorangehenden Grundes der menschlichen Handlungen, der doch selbst wiederum ein Aktus der Freiheit sein müsse, geleitet wurde. Also Schelling scheint, mein Eindruck, ich glaube, man kann den Text vergleichen, kommt vielleicht von all diesen Philosophen im Rahmen seiner Spekulation am nächsten. Er kritisiert eben nur an Kant, dass Kant keine eigene Spekulation in seinem idealistischen Sinne entwickelt hat. Fichte dagegen, so Schelling, in deutlichem Anschluss an Kants Betonung des nicht naturhaften Charakters des Bösen, kehrt, indem er das Böse, jetzt zitiert Fichte Schelling, also aus der Sittenlehre, Schelling zitiert Fichte, indem er das Böse in der Trägheit der menschlichen Natur finden wollte, zum herrschenden Philanthropismus zurück. Also Schelling wirft Fichte eigentlich das vor, was er auch zum Beispiel Goethe vorwerfen könnte und vor allem Herder. Philanthropismus, das radikal Böse, ist etwas, was akzidentell ist, was nicht in uns als eine wirkende Kraft ist, was nicht in uns als ein Akt der Freiheit entsteht. Schelling steht, wie ich meine, hier auf dem Boden Kants, während Fichte, Herder, die anderen, die ich nannte, sich doch weit entfernen. Der dritte Große des deutschen Idealismus, Hegel, äußert sich in seiner Geschichte der Philosophie zwar nur marginal über das radikale Böse, doch kann man in seiner kurzen Bemerkung über Kants Religionsphilosophie zwei wichtige Momente erkennen. A. Kant, so Hegel, erinnert mit seiner Religionsphilosophie generell daran, dass es sich bei den Dogmen des Christentums um Vernunftideen, also nicht bloß um beliebige historische Vorstellungen handle. B. Kant bezeugt diese seine wahrhaft spekulative Einstellung zur Religion dadurch, dass er sich nicht schämt, von der Erbsünde im Sinne des Peccatum Originale zu sprechen. Hierin erweist sich Kant, wie Hegel meint, der Aufklärung überlegen und eröffnet mit der Lehre vom radikalen Bösen eine neue Ideenspekulation. Ich komme zum Schluss. Hegels Bemerkung zu Kants Religionsphilosophie lange Zeit nach dem Erscheinen der Religionsschrift, ja in einer neuen Epoche philosophischen Denkens geäußert, bildet in einem gewissen Sinn den genauen Gegenpol zu Goethes pejorativer Beurteilung der Lehre vom radikalen Bösen in der menschlichen Natur. Kant beschmutzt, so haben wir von Goethe gehört, mit dieser Lehre seinen vorher sauber gehaltenen Philosophenmantel. Hegel spricht Kants Denken gerade in dieser Lehre eine Vorreiterrolle innerhalb der denkgeschichtlichen Entwicklung zu. Nimmt man zu diesen beiden polaren Äußerungen alle die weiteren, die hier kurz referiert wurden, so erhält man sowohl für das genaue Verstehen der Position Kants als auch für eine fruchtbare, systematische Auseinandersetzung mit ihr eine vielversprechende Basis. Die zustimmenden ebenso wie die kritischen Stimmen sprechen jeweils auf ihre Weise von etwas, was zumindest als Problem in Kants Theorie selbst steckt. Geleitet von diesen Stimmen kann man sich in Kants Position geschichtlich hinein und systematisch hinausdenken. Das radikale Böse zusammen mit den weiteren religionsphilosophischen Themen der Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft nötigt sogar den Nachdenkenden zu solchem Hinein- und Hinausdenken. Wie verschieden die Verstehensansätze bei den einzelnen Interpreten auch ausfallen mögen. Es kann keiner, der den Menschen realistisch einschätzt, die Tatsächlichkeit der menschlichen Herzensverkehrtheit bestreiten. Und kaum einer wird leugnen, dass das Verlangen nach Überwindung des Bösen im Menschen erwacht, sobald er zu sündigen beginnt. Ich danke Ihnen.